1. In diesem Psalm Davids Word Jahwe als ein Hirt charakterisiert, der für all Grundlegenden Bedürfnis sorgt, weshalbes dem Gläubigen und nichts Mangeln Word. 2. O ermöglicht mir den Aufenthalt auf grünen Weiden und führt mein Gesicht zu ruhigen Gewassen, damit ich dort neue Kraft schöpfen kann. 3. Gott regeneriert mein Lebenskraft und leitet mich auf Faden der Gerechtigkeit, wobei die zur Bestätigung seiner eigenen Treue und Ehre tat. 4. Obwohl ich wedge durch finstere Taler beschreiten muss, fürchte ich kein Unheil, weil den Standage gegenwart so i den Hirtenstab und den Stutzi mir Trost spenden. 5. Du bereitest mir ein Malzeit vor den Augen meiner Weide Sacke, erst mich durch die Salbung mit all und lass meinen Becher reichlich überfließen. 6. Ausschließlich Gut und Barmherzigkeit werden mich warend meins gesamten Lebens begleiten, so dass ich für immer im Hause Jahwes wohnen werde.